Zuges ist Tourisme. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt. Thank you. aber sehr wichtig, dass es sehr spät. Da dreht er uns den Kopf um. Was macht er? Alumni-Netzwerk, da dreht er uns den Kopf um. Wenn wir das auch noch. Das ist eigentlich schon wieder. Ja, das kann schon. Dass du mit deinen Absolventen immer ständig in Kontakt bleibst, Netzwerk sozusagen hast, um eben viermal ja, genau. So. Oder wenn wir schon da sind.